S2, Spielzeit. 500 Jahre Fundsachen, 1492. Eine Entdeckungsreise in 6 Kapiteln von Peter Micheladiges. 6. Kapitel, Alto Viaje, oder das Ende vom Anfang der neuen Zeit. Alto Viaje. Die allergrößte. Nannte Christobal Colón seine 4. Reise. Sie ist in ihrer Bedeutung von der offiziellen Geschichtsschreibung weitgehend unbeachtet geblieben. Sie steht ganz im Schatten der 1. Reise, die für uns heute als die große Entdeckung gilt. Der 4. wird in den Darstellungen der wenigste Raum gewährt, obwohl sie allein zeitlich gesehen die längste der 4 Erkundungsexpeditionen gewesen ist. 13,5 Monate ohne die Rückfahrt gegenüber 8,5 Monaten bei der 1. insgesamt. Von den beiden anderen gar nicht zu reden. Da war Don Cristobal die meiste Zeit auf Espanola mit seiner chaotischen Kolonie beschäftigt. Von dieser Verpflichtung hatten die Könige ihn inzwischen entbunden. Für den Admiral des Ozeanischen Meeres war seine 4. Reise Vollendung und Krönung seines gesamten Indienunternehmens. Schon als rein seefahrerische Leistung steht sie einzigartig da. Was der Admiral, fast blind von chronischen Augenentzündungen und unablässig von Gichtanfällen geplagt, sich den Mannschaften und der technischen Ausrüstung abverlangte, war einfach unglaublich. Das lässt sich auch nicht bestreiten. Aber das alles, so heißt es, brachte im Endeffekt nichts Rechtes ein. Amerika war doch schon seit 10 Jahren entdeckt. Das hatte Kolumbus noch immer nicht begriffen. Warum ließ er es nicht dabei? Was wollte der kranke alte Mann wieder da draußen im Westen des Ozeanischen Meeres mit seinen Fantasiegeschichten von China? Also das Wort China kommt in Texten von Colón kein einziges Mal vor. Aber Katai und Mangi, die von Marco Polo erwähnt werden. An der Ostküste Asiens. An der Kolumbus sich eben gerade nicht befand. Aber aus Altersstarrsinn an seinen unhaltbaren Irrtümern wahnhaft festhielt. Die Alto Viaje des Don Cristobal el Almirante erzählt eine andere Geschichte. Eine Geschichte, die in einem anderen Bewusstsein von den richtigen geografischen Verhältnissen spielt. Wie sie in der Tradition der Seefahrer geherrscht haben muss. Beispielsweise Asien. Asien war der Teil der Erde, der sich vom Nil und Kaukasus aus nach Osten hin erstreckt, bis er an einer Ostküste endet, die durch Meer getrennt den Westküsten Europas und Afrikas gegenüberliegt. Mit unzähligen vorgelagerten Inseln und dem goldreichen Chipango. Wie Marco Polo es schildert. Eine Ostküste, von der die ptolemäische Überlieferung nichts mitzuteilen hat. Die ptolemäische Weltkarte endet am rechten Rand mit einem schmalen Streifen einer Westküste, die bis gut 15 Grad nach Süden über den Äquator hinausreicht. Eine Ostküste, wie die von Marco Polo beschriebene, konnte es nur auf dem im Osten von Asien sich über den rechten Rand der Karte weiter erstreckenden Land geben. Der von Ptolemäus gegenüber Marinus auf den 7. Teil seiner Ausdehnung zusammengezogene Sinus Magnus bot keinen erkennbaren Raum mehr für Marco Polos Länder und Städte und Inseln. Und wie es im Nordosten des Landes mit dieser Küste weitergeht, darüber hatte Il Milione nur ein paar allgemeine Bemerkungen gemacht. Dass die Länder hoch im Norden irgendwie noch weiter gingen. Colón gibt über sein Verständnis der Bezeichnung Asien ein einziges Mal konkret Auskunft. In seinem Brief an Papst Alexander, kurz vor Aufbruch zur 4. Reise. Er habe unter anderem, schreibt er, 333 Leguas Festland von Asien erkundet und in Besitz genommen. Die Rede ist von seinem Ausflug auf der 2. Reise an der Südküste Kubas nach Westen. Von seiner Erkundung der südamerikanischen Nordküste redet er erst einen Absatz später und nur aus dem irdischen Paradies. Das könnte heißen, dass er dieses Festland im Süden nicht mehr zu Asien zählte. Er nennt es in seinem Bericht von der 3. Reise Otro Mundo, die andere Welt, die neu für uns ist, die unbekannte Hemisphäre. Neue Welt und Amerika wurde auch von den Kosmographen zunächst einmal nur dieses Festland im Süden genannt. Oder Quarta Pars, der 4. Erdteil. Erst Gerardus Mercator, 1538, benutzt den Namen Amerika auch für das nördliche Festland. Aber immer noch heißt bei ihm die Spitze im äußersten Süden Gigantum Regio, Land der Riesen. Wie schon 90 Jahre vor ihm und 50 vor Colons 3. Reise auf Andreas Walsbergers Karte die Südspitze des Landes, an dessen nördlicher Ostküste das irdische Paradies seinen Platz hatte. Das mit dem Festland, auf dem Katai liegt, nur durch eine sehr schmale Landzunge verbunden ist. Aber Marco Polo war von dem Hafen Zeiton an der Ostküste der Provinz Mangi nach Süden an großen Inseln vorbei und etwas südlich des Äquators nach Westen in den Indischen Ozean gekommen. Bei Ptolemäus reichte das Land von Katigara im äußersten Osten, jenseits der Sinus Magnus, des großen Golfs, bis 16 Grad Süd. Die Frage war also, ist das große Land im Süden eine riesige Insel oder die Fortsetzung der Länder südlich von Katai und Mangi? Dumm gesagt, ging es oben oder unten drumherum weiter nach Westen. Colons 4 Reisen insgesamt betrachtet lassen ein strategisches Konzept seiner geografischen Erkundung erkennen. Sehr konsequent. Eröffnung der von den Passanten vorgeschriebenen Route zu den Ostküsten jenes Landes und dessen östlichsten Ausläufern im Norden, Anlage einer Kolonie auf der wichtigsten Insel und weitester Vorstoß nach Westen an der Küste des nördlich der Inseln liegenden Landes bis zur Gewissheit, dass es sich nicht um eine Insel handeln kann. Der Admiral ging dabei äußerst gewissenhaft vor. Er erörterte oft das Pro und Contra, Insel oder Festland, schon auf der ersten Reise. Er hatte das Land Juana genannt und nach längeren Erwägungen, ob es nicht Cathay sein könne, dagegen entschieden und als Insel angenommen. Erst die urkundlich bestätigte Übereinstimmung der gesamten Mannschaft in dieser Frage brachte den Admiral zu seiner endgültigen Entscheidung. Damit war zumindest die Grundlage geschaffen, juristisch nicht nur Inseln in Besitz genommen zu haben, sondern auch Festland. Für alle Fälle. Bei den Königen in puncto Völkerrecht und bei Colón zu seinen ihm verbrieften Ansprüchen und Rechten. Nächster Schritt, die dritte Reise. Der Admiral, in Ungnade gefallen, kann die Könige erneut für sein Unternehmen gewinnen. Er erhält die Bestätigung seiner Privilegien und die Erlaubnis zur Fortsetzung des Projekts. Vorstoß in Äquatornähe. Was durch den Vertrag von Tordesillas rechtlich erst ermöglicht worden war. Zu dem großen Südland im Westen, von dem so viel die Rede ist. Schon João von Portugal soll Colón immer wieder auf die Existenz eines solchen Landes hingewiesen haben. Höchste Zeit für Kastilien, durch den Admiral die Besitznahme zu sichern. Für alle Fälle. Sollten nämlich das Festland im Norden und das im Süden nicht zusammenhängen. Nächster Schritt, die vierte Reise. Der Admiral, erneut und tiefer in Ungnade gefallen, kann wieder einmal von sich und seiner Sache überzeugen und bricht zu seinem großen Abschlussunternehmen auf, an die Festlandküste westlich der Inseln. Auf dem nördlichen Kurs um das Südland herum, wie es seinem Konzept entsprach. Es blieb ihm auch nicht viel anderes übrig und die Könige waren ziemlich in Zugzwang geraten. Außerdem hatten Colons Projekte, wie zugesagt, immer zu konkreten Resultaten geführt. Wenn auch nichts eingebracht. Außer Kosten und Ärger. Als Vizekönig und Gouverneur war Don Cristobal eine Katastrophe. Aber als Admiral hatte er sich immer als zuverlässig erwiesen. Die Könige haben es sich auch nicht leicht gemacht, mit ihrer Entscheidung, jemanden zur Untersuchung der Verhältnisse nach Hispaniola zu schicken. Schon im Frühjahr 99 hatten sie Francisco de Bobadilla für den Auftrag bestimmt. Aber noch nicht losgeschickt. Erst ein gutes Jahr später, als immer alarmierendere Nachrichten aus der Kolonie eintreffen, entschließen sie sich dazu. Ende August 1500 trifft Bobadilla mit weitgehenden königlichen Ermächtigungen in Santo Domingo ein. Da war gerade eine neue Revolte gegen die Herrschaft des Admirals ausgebrochen. Das Erste, was Bobadilla am Hafen sieht, ist ein Galgen mit 7 aufgehängten Spaniern. Bobadilla legt seine Kompetenzen extensiv aus und lässt Colón und seine Brüder verhaften und in Eisen legen. Don Cristobal in Ketten, das ist schon ein starkes Stück. Das findet er auch und nutzt die Gelegenheit gleich, um seinen Gegenangriff vorzubereiten. Der Kapitän des Schiffs, das ihn nach Kastilien zurückbringen soll, ist ein alter Freund und will an Bord als erstes den Admiral von seinen Ketten befreien. Von wegen, die Könige haben es so gewollt und nur die Könige können sie ihm wieder abnehmen. So trifft er Ende Oktober in Cadiz ein. In Franziskanerkutte und in Ketten. Immer in Begleitung eines Gefangenenwärters. Keiner will das oder hält es für nötig. Außer ihm. Mit der großen Geste, seht, das haben die Könige ihrem Großadmiral und Vizekönig angetan. Nur durch ihre Hand kann man ihn davon befreien. Die Könige haben gerade ganz andere Sachen im Kopf. In Granada ist Fernando dabei, mit dem 12. französischen Louis einen Geheimvertrag über die Eroberung und Teilung des Königreichs Neapel auszuhandeln. In der Zeit liefert Don Cristobal in Franziskanerkutte und Ketten mit seinem Gefangenenwärter in Sevilla und Cadiz bei jeder passenden Gelegenheit peinliche Auftritte. Stand es nicht genauso schon bei Jesaja über den geschmähten Gottesknecht? Diese Art spektakulärer Demonstrationen sind nur der geringste Teil seiner Tätigkeiten. Schon unterwegs hatte er einen herzzerreißenden Brief an die Erzieherin des inzwischen verstorbenen Kronprinzen geschrieben. Ich verlange, wie ein Kapitän beurteilt zu werden, der von den spanischen Ländern zu den indischen gegangen ist, um kriegerische, zahlreiche und in Sitten und Gebräuchen sehr fremde Völker zu unterwerfen. Conquistar. Und habe durch Gottes Willen eine unbekannte Welt Otro mundo. Unter die Herrschaft des Königs und der Königin unserer Herren gebracht, wodurch dieses Spanien, das als arm galt, nun am reichsten dasteht. Mitte November ist der Geheimvertrag mit dem Franzosen unter Dach und Fach. Mitte Dezember trifft der Bote der Könige in Sevilla ein. Zum Trost hat er gleich einen Beutel mit 2000 Golddukaten dabei. Das alles sei nie mit dem Willen der Könige geschehen und es tue ihnen aufrichtig leid. Abnehmen ließ der Admiral sich die Ketten, aber nehmen ließ er sie sich nicht. Er behielt sie zum Andenken als Zeichen bis ins Grab. Eine Woche vor Weihnachten werden Don Cristobal und seine beiden Brüder in der Alhambra von Granada von Fernando und Isabel in allen Ehren empfangen. Der Admiral soll viele Tränen vergossen haben und schließlich habe die Königin auch geweint. Jedenfalls sind die Colons wieder in allen Gnaden aufgenommen. Aber das Indienunternehmen stockt erst einmal. Die Könige sind das ganze Frühjahr 1501 vollauf mit den kriegerischen Unternehmungen in Italien beschäftigt. Don Cristobal hat sich in Sevilla bei den Kartäusern des Klosters Santa Maria de las Cuevas häuslich eingerichtet. Auf der anderen Seite des Guadalquivir, etwas oberhalb von Triana, dem Viertel der Seefahrer. Wo auch Vater Gorizio lebt, sein besonderer Freund und Vertrauter, der ihm von nun an in allen wichtigen Dingen zu Diensten sein wird. Don Cristobal lässt alle seine Rechte und Ansprüche betreffenden Dokumente kopieren und sammeln und fasst sie in einem dicken Buch der Privilegien zusammen. In drei Exemplaren. Das Original verwahrt Pater Gorizio in Las Cuevas. Colón beginnt in der Heiligen Schrift und bei anderen Autoritäten nach Texten zu suchen, die sich zu dem eigentlichen Ziel seines ganzen Indiengeschäfts in Beziehung setzen lassen. Die Hauptarbeit leistet Pater Gorizio. Es entsteht das Buch der Prophezeiungen. Fernando und Isabel gewidmet. Überwiegend Zitate der alttestamentarischen Propheten, von Jesaja, Jeremia, Ezekiel und so weiter, bis zu Zacharias. Das Neue Testament kommt kaum zu Wort. Dafür der Rabbi Samuel mit seinem berühmten Brief. Der Ende des 11. Jahrhunderts in Toledo lebte, zum christlichen Glauben konvertierte und seinen Schritt aus der Heiligen Schrift begründete und allen anderen Juden ebenfalls empfahl. Zum Thema heißt es im Titel des Buches, der Wiedereinnahme der heiligen Stadt und des Berges Zion und über das Aufsuchen und die Bekehrung der Inseln Indiens und der Vielzahl aller Völker. Zusammenzukommen zur Befreiung Jerusalems und zum gemeinsamen Aufbau des heiligen Tempels. Eine nicht sehr christliche Vision vom befreiten Jerusalem. Der Admiral verfasst Beschwerdenkataloge und Memoranden über das letzte Ziel seines Projekts für die Könige. Der Grund, den ich für die Wiedereinnahme der heiligen Stätten durch die kämpfende heilige Kirche, La Santa Iglesia Militante, habe, ist folgender. Ich sage, dass der Heilige Geist in Christen, Juden, Mauren und allen anderen Völkern jeden Stammes wirkt. Und? Die Heilige Schrift bezeugt, dass diese Welt ein Ende haben wird. Jesaja 49, das zweite Lied vom Gottesknecht. Hört auf mich, ihr Inseln, merkt auf, ihr Völker in der Ferne. Wenn die Prophezeiung erfüllt wird, wird auch die Prophezeiung sich erfüllen. Ausdrücklich betont der Admiral, für die Durchführung des Indienunternehmens nutzten mir weder Verstand noch Mathematik noch Erddarstellungen. Es hat sich nur voll erfüllt, was Jesaja gesagt hat. Die Zeit der letzten Tage ist angebrochen. Die Empfindung hatte nicht nur Colón, sondern viele seiner Zeitgenossen. Das Jubeljahr 1500 war mit einer gewaltigen Überschwemmung Roms durch den Tiber wenig glücklich zu Ende gegangen. Überall waren schlimme Vorzeichen zu erkennen. Die Zerrüttung der politischen Verhältnisse, die Zerrüttung der kirchlichen Verhältnisse, die Türkengefahr, der Antichrist, das Reich Gottes auf Erden. In Andalusien breiten sich unter den Conversos messianische Bewegungen aus. Don Isaac Abravanel berechnet die Ankunft des Messias für das Jahr 1503. Es wird höchste Zeit. Nach Colons Vorstoß zum südamerikanischen Festland und Vasco da Gamas erfolgreicher Rückkehr aus Calicut war auf den Meeren eine hektische Aktivität ausgebrochen. Die kastilische Krone genehmigte eine Expedition nach der anderen zur weiteren Erkundung der Küste des von Colón gefundenen Landes nach Westen und Süden. Jeder Schuster kann heute auf Erkundungsfahrt gehen, murrte der Admiral. Im Süden sicherte sich die portugiesische Krone den ihr nach dem Vertrag von Tordesillas zustehenden Anteil. Ein guter alter Bekannter Colons, Amerigo Vespucci, in Sevilla als Vertreter der Medici in Geschäften tätig und bei der Ausrüstung der dritten Expedition beteiligt, kommt dabei ins Spiel. Eine merkwürdige Geschichte. Gleich auf der ersten Expedition nach der Route von Colons dritter Fahrt ist Vespucci dabei. Nicht in der leitenden Funktion eines Kapitäns, aber als wissenschaftliche Fachkraft. Seine schon verabredete Teilnahme an einer weiteren Expedition wird kurz vor Aufbruch durch ein Gesetz verhindert, das alle Nicht-Kastilier von diesen Unternehmungen ausschließt. Vespucci wird ausgeschlossen. Hat er vielleicht für den Admiral spioniert? Vespucci geht nach Lissabon und fährt für den König von Portugal bei einer Expedition zur Erkundung des südlichen Verlaufs der Küste des im Westen am Äquator gefundenen Festlands auf einem Schiff Bartolomeo Marchionis mit. Der arbeitete dort für die Medici. Vespucci hatte sich schon auf der ersten Reise ganz auf die Erkundung des neuen Landes in südlicher Richtung konzentriert. Denn meine Absicht war zu sehen, ob sich eine Landzunge umschiffen ließe, welche Ptolemäus Cap Catigara nannte, das im Sinus Magnus liegt. Auf seiner Reise für den König von Portugal soll er bis 50 Grad Süd gekommen sein. Um den 11. Mai 1501 bricht Vespucci von Lissabon auf. Etwa gleichzeitig mit Vespucci sind für Portugal die Brüder Corte Real zur Erkundung des westlichen Ozeans im Norden nach Neufundland aufgebrochen. Da fuhren die Basken schon seit dem 13. Jahrhundert zum Stockfischfang hin. Schon im Juni beginnen die Vorbereitungen Colons zu seiner vierten Reise. Im Juli kehrt die Flotte Cabrals mit reicher Ladung erfolgreich aus Calicut zurück. König Manuel unterrichtet Fernando und Isabel persönlich in einem ausführlichen Brief. Mitte August bricht Petrus Martyr in diplomatischer Mission für die katholischen Könige zum Sultan von Ägypten auf. Nicht ohne zuvor seine erste Dekade über die neuen Länder zu Ehren Colons abgeschlossen zu haben. Anfang September wird Francisco de Bobadilla auf Española durch Nicolás de Ovanda ersetzt. Nicht genehmigte Erkundungsfahrten werden von der kastilischen Krone unter strengste Strafe gestellt. Das Edikt öffentlich in Sevilla, Las Palmas und Santo Domingo proklamiert. Ende September erhält Don Cristóbal von den Königen die Bestätigung seiner Erbschaftsverfügungen. 1502. Am 10. Januar erhält Vasco da Gama von König Manuel den Titel Almirante des Mares des Indias Orientales. Admiral der Meere Ostindiens. Und bekommt den Oberbefehl über eine Flotte, die bis zu dem goldenen Malakka vordringen soll. Am 10. Februar bricht der erste Konvoi von Lissabon auf. Am 13. wird von den Königen Ovanda nach Española geschickt. Am 20. erlassen sie ein Edikt zur Vertreibung der nicht zum christlichen Glauben übergetretenen Mauren. In diesem Monat schreibt der Admiral einen Brief an Papst Alexander VI., den aus Valencia stammenden Borja, der ihn seinen geliebten Sohn nannte, über sein Konzept zur Wiedereroberung Jerusalems im Zusammenhang mit seinem Indienunternehmen. Übrigens wird Alexander im Rom zu dieser Zeit allgemein der Marane auf dem Stuhl Petri genannt. Das muss nicht unbedingt wörtlich genommen werden, denn so wurden damals alle aus den spanischen Ländern genannt. Für dermaßen mit Juden versippt galten sie. Colón macht dem Papst die Rechnung auf für den Lohn von 50.000 Fußvolk und 5.000 Reiter zur Eroberung Jerusalems. Die hätte Alexander sicher selber gerne für seine Verteidigung und Erweiterung des Kirchenstaates gehabt. Mitte März geben die Könige die offizielle Genehmigung zur vierten Reise. Vor allem schnell soll er machen. Und an den König von Portugal und seinen Kapitan, das ist Vasco da Gama, hätten sie auch schon geschrieben. Und geben Colón noch extra einen Brief an den Kapitan mit. Dass sie einander sollten sie sich begegnen, wie Freunde behandeln und wie Kapitäne befreundeter Könige. Im Übrigen betonen sie noch einmal ausdrücklich, wie furchtbar leid ihnen die Sache mit der Gefangensetzung tut. Und uns liegt heute noch viel mehr daran, euch zu ehren und besonders gut zu behandeln. Und alle Gunstbezeugungen, Mercedes, die wir euch vermacht haben, werden euch voll und ganz erhalten bleiben, wie es der Form und dem Wortlaut der Privilegien entspricht, die ihr von uns erhalten habt. Yo el rey, yo la reina. Anfang April schreibt Colón an die Banco di San Giorgio in Genua, die dort praktisch das gesamte Geschäftsleben kontrollierte, dass er sie für bestimmte Verfügungen mit 10% an seinen Einkünften beteilige. Unnötig zu erwähnen, dass nie etwas daraus geworden ist. Aber das Interesse einer solchen Korporation konnte immer ein Vorteil sein. Unterschrieben, Großadmiral des Ozeanischen Meeres und Vizekönig und Generalgouverneur der Inseln und des Festlands von Asia und der Indias, des Königs und der Königin, meiner Herren. Darunter das in den Erbschaftsverfügungen festgelegte Siegel mit Christo Ferenz. Wie der Vorname Cristoforo, der Christusträger. Nur müsste das mit dem ersten Partizip Christum Ferenz heißen, Akkusativ. Was natürlich wieder einmal viel Anlass gab, sich wissenschaftlich über die mangelhaften Lateinkenntnisse des Admirals zu mokieren. Aber Christo Ferenz könnte auch als richtiger Ablativ verstanden werden. Dann allerdings als eine der typischen Unverschämtheiten von Don Cristóbal. Der durch Christus tragende, das Wort Gottes an die Enden der Erde, die Prophezeiungen des Jesaja zu erfüllen. Für 1503 hatte Isaac Abravanel das Kommen des Messias vorausgesagt. Alto Viaje. Am 11. Mai 1502 bricht der Admiral mit 4 Schiffen von Cádiz auf. Bruder Bartolomeo und der 13-jährige Sohn Hernando sind dabei. Die Colón sind überhaupt mit starker Hausmacht vertreten. Die brauchen sie auch. Die Könige hatten dem Admiral die beiden Brüder Porras aufs Auge gedrückt. Gesorgt dafür hatte der Schatzmeister von Kastilien, der mit der Schwester der Porras ein Verhältnis hatte. Francisco als Kapitän eines der Schiffe und Diego als offizieller Schriftführer und Repräsentant der Krone. Mit ihnen sollte der Admiral noch reichlich seinen Ärger haben. Am Ende der Reise, als die Überlebenden der Expedition ein Jahr gestrandet auf Jamaika verbringen mussten, verhielten die Porras sich unloyal und quertreiberisch und zettelten eine Meuterei an. Während der strapazenreichen Fahrt allerdings machten sie keine Schwierigkeiten und der Admiral blieb immer uneingeschränkt Herr der Situation. Auf Jamaika wiederholte sich, was schon in der Kolonie auf Española Colons Problem gewesen war. Die absolute Autorität des Kapitäns auf Schiff konnte sich an Land nicht behaupten. Um möglichst folgsame Mannschaften zu haben, hatte der Admiral in diesem Fall für über die Hälfte der Crew sehr junge Seeleute angeheuert. 12- bis 15-Jährige waren es und für die meisten war es die erste große Fahrt. Mit ihnen sei nach seiner Erfahrung gerade auf solchen Expeditionen besser zurechtzukommen als mit den alten Seebären und ihrem ewigen Murren. Wie er es auf der ersten Reise getan hatte, nimmt Colón auch auf seiner letzten wieder einen Dolmetscher für Arabisch mit. Militärisch ist er besser gerüstet als auf irgendeiner Fahrt zuvor. Nicht kriegsmäßig ausgestattet wie die portugiesischen Flotten seit der ersten Expedition da Gamas nach Calicut. Aber immerhin, auf dem Admiralsschiff fahren ein Bombardero und ein Lombardero mit, Fachleute für leichtes Geschütz. Und noch ein dritter auf einem der anderen Schiffe. Außerdem hat der Admiral 2 Trompeter in seiner Mannschaft. Die konnten bei vielen Gelegenheiten zweckdienlich sein. Von Gran Canaria schreibt er noch einmal an seinen ihm ergebenen Vertrauten, den Vater Gorizio in Sevilla. Der Südwest hielt mich in Cádiz so lange fest, bis die Mauren Arcila eingeschlossen hatten. Ein portugiesischer Stützpunkt an der nordafrikanischen Atlantikküste. Und aus diesem Grund fuhr ich dorthin, ihnen zu Hilfe. Danach gab mir unser Herr so gutes Wetter, dass ich in 4 Tagen hier anlangte. Nun setze ich meine Reise im Namen der Heiligen Dreieinigkeit fort und erhoffe von ihr den Sieg. Die Anweisungen, die er von den Königen bekommen hatte, waren klar und deutlich gewesen. Kein unnötiger Aufenthalt. Eile war geboten. Das hält Don Cristobal nicht davon ab, seinen kleinen Abstecher zu den Portugiesen nach Arcila zu machen. Ein paar Vettern seiner früheren Frau Felipa gehörten zur Garnison des Stützpunkts. Das dürfte die Königin nicht so sehr interessiert haben. Ihnen gegenüber erwähnt er die Episode auch nicht. Da bemerkt er nur schlicht... Von Cádiz fuhr ich in 4 Tagen nach Canaria. Eine glatte Unwahrheit also. Aber auch Diego de Porras in seinem offiziellen Bericht für die Krone schweigt sich über den Abstecher nach Arcila aus, obwohl er sonst jede Gelegenheit nutzte, dem Admiral am Zeuge zu flicken. Die Könige hatten ihm ausdrücklich untersagt, auf der Hinfahrt die Insel Española anzulaufen. Doch genau das macht der Admiral dann auf seinem Weg als erstes. Er hatte allerdings auch einen triftigen Grund dafür. Eines der Schiffe hatte sich als nicht seetüchtig erwiesen. Es hielt den Druck der Segel nicht aus. In Santo Domingo befolgt man streng die Weisungen der Könige und lässt ihn erst gar nicht in den Hafen. Aber sowohl er als auch Diego de Porras berichten über den Besuch auf Española, als sei es die selbstverständlichste Angelegenheit. Das merkwürdigste Ereignis auf dieser Reise ist die Begegnung mit einem Handelsschiff der Maya. Der Admiral fährt an der Südküste Kubas, für ihn die Provinz Mangi an der Ostküste des asiatischen Festlands unter der Herrschaft des Gran Can, bis zu dem westlichsten Punkt, den er auf seiner zweiten Expedition erreichte. Über den nach Westen in den Golf von Mexiko weiter vorzudringen seither keiner versucht hatte. Auch der Admiral versucht es nicht. Das geschieht erst 15 Jahre später durch Francisco Hernández de Córdoba. Und zwar unter dem maßgeblichen Einfluss des Chefpiloten Anton de Alaminos, der den Admiral als 14-Jähriger auf der 4. Reise begleitete. Der Admiral nimmt von dem Ort, bis zu dem er 94 gekommen war, Kurs Süd bei Südwest. In 3-4 Tagen erreicht er die Insel Guanaca vor der Nordküste von Honduras. Dort treffen sie auf ein indianisches Handelsschiff. Groß wie eine Galeere, heißt es. Und unter den mitgeführten Waren befinden sich Schwerter, kupferne Äxte, Geräte zum Schmelzen von Metall, alkoholische Getränke und sogar eine Art Geld. Die Leute sind bekleidet und die Frauen verbergen schamvoll das Gesicht hinter einem Baumwolltuch, wie die Frauen von Granada es tun. Nach 10 Jahren Erkundungsfahrten begegnen sie in diesen Gegenden zum ersten Mal den Beweisen für die Existenz einer höher entwickelten Zivilisation. Sie kämen aus einem Land namens Maya, sagen die Leute, gar nicht weit weg im Westen, mit großen, aus Stein erbauten Städten von 50.000 Einwohnern und mehr. Und sie laden die Fremden ein. Aber der Admiral hat nichts Besseres zu tun, als sofort in entgegengesetzte Richtung sich nach Osten an der Nordküste von Honduras gegen Wind und Strömung mit erheblicher Mühe und einigem materiellen Schaden in 40 Tagen ganze 170 Meilen bis zum Kap Gracias a Dios durchzukämpfen, wo die Küste nach Süden abbiegt. Er und die Könige wollten nicht mit dem Gran Can Geschäfte treiben. Sie gingen ihm lieber aus dem Weg und vermieden eine Berührung mit dem mächtigen Fürsten. Sie wollten direkt an die Quellen des Reichtums, dahin, wo das Gold liegt und die Gewürze wachsen. Wenn das Handelsschiff und seine Herkunft ein Hinweis auf die berühmte Hafenstadt, das Zeiton Marco Polos war, dann wusste der Admiral jetzt, wo diese und wo die Meerenge zum Indischen Ozean liegen mussten. Aber kein Wort von dieser Begegnung erwähnt der Admiral in seinem Brief aus Jamaika an die Könige und auch Porras in seinem offiziellen Bericht nicht. Gab es da unter den Seefahrern eine Solidarität, die weiterging als persönliche Zwistigkeiten und die erklärte Treue zu den Königen? Erst nach dem Tod des Admirals wird darüber gesprochen. Das war in Valladolid am 20. Mai 1506. In der Nacht zur Himmelfahrt. Für Don Cristobal gerade der richtige Tag zum Sterben. Es ging bei ihm immer auf höchster Ebene zu. Das eben hatte er mit seinen Fahrten nach Westen erreicht. Was hatten die Juden und Conversos, die so viel Entscheidendes zur Verwirklichung seines Projekts beitrugen, von dem Unternehmen erhofft? Vielleicht einen Kontakt mit den verlorenen Stämmen Israels zu ihrer endgültigen Vereinigung mit dem Volk des Herrn in einem befreiten Jerusalem zum Aufbau des Tempels. In gewisser Weise ist ihnen das über den Umweg Amerika ja auch gelungen. Sie hörten 500 Jahre Fundsachen 1492, eine Entdeckungsreise in 6 Kapiteln. 6. Kapitel, Alto Viaje oder Das Ende vom Anfang der neuen Zeit. Es sprachen Charles Wirz und Matthias Ponier. Text und Regie Peter Michel-Ladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Sender Freies Berlin aus dem Jahre 1992.